Ehrenmeinung von allen hochgeschätzt. Wahrlich, wenn zu sehr niemand dieses Recht verlässt. Hast du was zu sagen, wenn die Worte mit Bedacht? Leicht kann es passieren, dass man dir Probleme macht. Gegen Zensur und den Meinung sei gleich frei. Scheiß auf eure tolerante Tyrannei. Gegen No-Nos, der geht Sendungspolizei. Scheiß auf eure tolerante Tyrannei. Könnt uns Demo machen und denunzieren. Andere Jungen demonisieren. Was will man von euch? Sollt auf die Warte von Lumen heilen. Schreit Demokraten! Es gibt diese Leute, die ihre Meinungen nicht dulden, die das Land gegen bereits die Missstände verschulden. Politik und Medien unterstützen sie massiv. Missachtung eines Grundrechts gelingt sehr effektiv. Gegen Zensur und den Meinungseinheit frei. Scheiß auf eure tolerante Tyrannei. Gegen No-Nos, gegen Sendungspolizei. Scheiß auf eure tolerante Tyrannei. Stimmung machen und denunzieren. Andere Meinungen demonisieren. Was will man von euch? Soll so oft erwarten von Lumen heilen. Scheindemokraten! Sie predigen die Vielfalt und einen bunten Staat.